Abschnitt 32 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Anhang. Das wissenschaftliche Ergebnis der Expedition. Drittens. Die wissenschaftliche Ausbeute der Expedition. Das nähere Eingehen auf die wissenschaftliche Ausbeute, welche diese Expedition gebracht hat, würde außerhalb des Rahmens dieses Buches liegen. Deswegen werden wir anderweitig darauf zurückkommen. Ich will hier nur einige Beobachtungen anführen, denen ich die größte Bedeutung beilegen zu können glaube. Durch unsere Expedition ist also endlich unumstößlich nachgewiesen worden, dass sich das Inlandseis, jedenfalls in dem von uns bereisten Teil Grönlands, als zusammenhängende Decke über das Land von einer Küste bis zur anderen erstreckt. Hieraus muss man schließen können, dass dasselbe der Fall mit dem ganzen südlichen Teil von Grönland unterhalb des 75. Breitengrades ist, denn es ist kein Grund vorhanden, etwas anderes anzunehmen, als dass hier durchgehend überall im Innern dieselben atmosphärischen Verhältnisse herrschen. Und soweit die Untersuchungen reichen, scheint sich dies auch zu bestätigen. Wir können jetzt also mit großer Sicherheit sagen, dass sich keine schneefreie Oasen innerhalb dieser ganzen ausgedehnten Schneefläche befinden, wenn auch die Möglichkeit nicht ganz ausgeschlossen ist, dass auch in dem Innern ganz vereinzelte Felsgipfel über die Schneedecke hervorragen, obwohl bisher in Grönland nichts beobachtet worden ist, was darauf schließen ließe. Die letzten Nunataks, die wir in der Nähe der Ostküste fanden, lagen nicht mehr als 52 Kilometer vom Rande des Inlandseises entfernt und können ebenso gut als Küstenfelsen betrachtet werden. Die Raben, welche Nordenskjöldslappen auf ihrer Schneeschuhfahrt ungefähr 120 Kilometer von den Küstenfelsen entfernt erblicken und die dieser für einen möglichen Beweis hält, dass sich im Norden Oasen befinden müssen, woher sie gekommen sind, können in der Beziehung kaum einen weiteren Wert haben, wenn man bedenkt, dass wir ungefähr in derselben Entfernung von der Küste auf Schneesperlinge stießen, die wohl kaum von Oasen hergekommen sind und die doch weit weniger umherzustreifen pflegen als Raben. Wie weit sich das grönländische Inlandseis als zusammenhängende Decke bis nach Norden erstreckt, ist bei unserer jetzigen Kenntnis des Landes nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Nur so viel wissen wir, dass es bis nördlich vom 75. Breitengrad reicht, denn an der ganzen Westküste entlang nach Norden zu schieben sich mächtige Wandergletscher ins Meer hinaus, von denen wir den Upernivik auf ca. 73 Grad nördlicher Breite anführen wollen, der sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 99 Fuß in 24 Stunden bewegt. Diese Wandergletscher erheischen eine mächtige zusammenhängende Eisdecke in dem Innern des Landes, von der sie die großen Eismassen holen, die sie mit sich führen. Es muss ja nämlich jetzt einem jedem, der die neueren Untersuchungen über die Gletscher verfolgt hat, klar sein, dass die Wandergletscher ihr Material aus den inneren Gletschermassen, dem inneren Schnee- und Eisreservoir beziehen und dass die Ausdehnung dieser Eismassen im Wesentlichen ihre Größe und Schnelligkeit bedingt. Nicht aber die schräge Lage, wie man es merkwürdigerweise oft behauptet sieht, besonders von Geologen, die nur die kleinen Gletschermassen der Alpen gesehen haben. Es ist im Gegenteil gewöhnlich so, dass die kleineren Wandergletscher stärker nach innen zu ansteigen als die größeren. Und wenn man sieht, dass ein Wandergletscher eine sehr große Senkung hat, so kann man mit ziemlicher Sicherheit darauf schließen, dass er verhältnismäßig unbedeutend ist. Wir kennen nichts oder nur wenig von dem Rand des Inlandseises von Grönlands Ostküste nördlich vom 66. Breitengrade. Wir wissen nur, dass er an vielen Stellen das Meer erreichen muss, weil sich Eisberge bilden. Hieraus, wie aus dem, was oben von der Westküste gesagt worden ist, müssen wir schließen, dass das Inlandseis eine zusammenhängende Decke über ganz Grönland südlich vom 75. Grad nördlicher Breite bildet. Dass diese Eisdecke auch nördlich von diesem Breitengrade das Land bedeckt, erscheint annehmbar, wenn wir sehen, dass sich zum Beispiel in dem Smithsund ein so gewaltiger Wandergletscher wie die Humboldt-Gletscher zwischen 79. Grad und 80. Grad nördlicher Breite ergießt. Über seine Bewegungen wissen wir indessen nur wenig, und da er ziemlich stark nach innen zu anzusteigen scheint, können wir vorläufig kaum annehmen, dass er seine Speisung von so großen Gletschermassen empfängt, wie man das auf den ersten Blick glauben sollte. Da ferner Grinnelland, das zum Teil dieselben Bedingungen für ein zusammenhängendes Inlandseis zu haben scheint, wie der gegenüberliegende Teil von Grönland, aber nicht ganz mit Eis bedeckt ist, so können wir jetzt nicht mit Sicherheit behaupten, dass der nördlichste Teil von Grönland ganz von dem Inlandseis bedeckt ist. Möglicherweise sind die Niederschläge zu gering dazu. Von der regelmäßigen Weise, in der sich die Oberfläche des Inlandseises von der einen Küste bis zur anderen wölbt, wird man sich hoffentlich leicht ein Bild machen können, wenn man die Karte mit dem Querschnitt des Landes betrachtet. Sie ist von Professor Mohn nach den zahlreichen verschiedenartigsten Observationen gezeichnet worden, welche gemacht worden sind, sowie, was die kleineren Variationen betrifft, nach meinen Tagebuchaufzeichnungen. Die Höhe ist der Anschaulichkeit halber im Verhältnis zu der Länge im Querschnitt 20-mal vergrößert. Der höchste Punkt, den wir erreichten, sollte unseren Beobachtungen zufolge ungefähr 2718 Meter über dem Meeresspiegel liegen. Nördlich von unserer Route wurde die Schneefläche indessen scheinbar höher, so dass man dort vermutlich bedeutendere Höhen finden kann. Wie man aus der Querschnittszeichnung ersehen wird, steigt die Oberfläche des Eises zu beiden Seiten verhältnismäßig steil vom Meere auf, besonders an der Ostküste, während sie im Innern ziemlich flach ist. Im Großen und Ganzen kann man wohl sagen, dass die Steigung allmählich abnimmt, je weiter man sich von den Küsten entfernt, und die Oberfläche des Eises hat infolgedessen die Gestalt eines Schildes, der jedoch nicht ganz regelmäßig ist, indem sich die Oberfläche in schwachen, dem Auge fast unsichtbaren Wellen bewegt, deren Kämme ungefähr in südnördlicher Richtung gehen und indem der Höhenrücken nicht ganz mitten im Lande zu liegen scheint, sondern sich mehr der Ostküste nähert. Wir erreichten unseren höchsten Punkt ungefähr 180 Kilometer von dem Ort entfernt, wo wir die Küste verließen, und ungefähr 270 Kilometer vom Ende des Amiralik-Fjordes, wo wir abermals das Niveau des Meeresspiegels erreichten. Berücksichtigt man, dass das Ende des Amiralik-Fjordes ungefähr 90 Kilometer von dem äußeren Schneekreis oder der äußeren Küstenlinie des Landes liegt, während unser Aufsteigeort an der Ostküste nur ungefähr 20 Kilometer davon entfernt lag, so erhalten wir also, in einem Schnitt, den wir in der Richtung unserer Route durch das Land vornehmen, folgendes Verhältnis zwischen dem Abstand des Höhenrückens von beiden Küsten. Von der äußeren Ostküste ca. 200 Kilometer und von der äußeren Westküste ca. 360 Kilometer. Hier muss man indessen zweierlei mit in Betracht ziehen. Erstens ging unsere Route nicht quer über die Längenachse des Landes, wenn diese in der Mitte von der Breite des Landes ausgelegt wird, und zweitens steigt das Inlandseis nach Norden zu an. Da wir uns im Anfang unserer Eiswanderung weiter nach Norden zu befanden als später und auch unser Kurs nördlicher ging, folglich lotrechter auf der Längsachse des Landes, haben wir natürlich eine Steigung gehabt, die verhältnismäßig größer ist als die Abschrägung während des übrigen Teils unserer Wanderung, die in ein wenig südlicher Richtung ging, also auf verhältnismäßig niedrigere Teile des Inlandseises zu. Wir müssen auf derselben auch früher an unseren höchsten Punkt gelangt sein, als dies sonst der Fall gewesen wäre. Mit anderen Worten, der Höhenrücken muss in Wirklichkeit näher nach der Mitte des Landes zuliegen, als es nach unserer Route scheinen könnte. Entfernt man so viele wie möglich die Unregelmäßigkeiten in den Höhenmaßen, was eine Folge hiervon ist, was aber auch seinen Grund darin hat, dass unsere Route nicht gerade war, so stellt sich die Eigentümlichkeit heraus, dass die Peripherie des Inlandseises in einem Schnitt quer über die Längsachse des Landes, in der Breite, die wir überschritten, eine fast genaue mathematische Kurve bildet, die sich einem Zirkelbogen nähert. Wenn die vermehrte Krümmung, die durch die Form der Erdkugel verursacht ist, nicht in Betracht gezogen wird, müsste der Radius des Zirkelbogens ungefähr 10.400 Kilometer betragen. Nur in der Nähe der Küsten weicht es ein wenig hiervon ab, indem es hier steiler abfällt. Mit anderen Worten, das Inlandseis wölbt sich in diesem Teil des Landes sehr regelmäßig wie eine Zylinderfläche oder vielleicht richtiger wie eine Kegelfläche mit einer Steigung nach Norden von der einen Küste bis zur anderen. Es kann von Interesse sein, hiermit die Steigungsverhältnisse in den anderen Teilen des Inlandseises zu vergleichen, soweit sie uns aus früheren Expeditionen bekannt sind. Südlich von unserer Route sind nur an einem einzigen Ort Observationen vorgenommen, die in dieser Beziehung Material von Bedeutung bieten, nämlich auf der Westküste zwischen dem 62. Grad 40 Minuten und 62. Grad 50 Minuten nördlicher Breite, wo die dänische Expedition unter Kapitän Jensen eingedrungen war. Es war leider keine lange Strecke, die hier bereist war, aber sie genügt doch, um zu sehen, dass ein Querschnitt der Eisoberfläche auch an diesem Punkt so ziemlich mit einer Zirkelperipherie zusammenfällt, deren Radius indessen kleiner ist als der frühere. Er müsste ungefähr 9000 Kilometer betragen, wenn man auch hier die sphärische Form der Erde nicht berücksichtigt. Gleich unserer Route fällt auch die Jensens nach der Küste zu steiler ab als der Zirkel. Interessant ist das Verhältnis, dass die Steigung bei dem inneren Teil der Eiswanderung niedriger ist, als wie sie sein würde, falls sie genau der Zirkelperipherie folgte. Der Grund hierzu ist offenbar der, dass das Eis hier im Schutz der Nunataks liegt, in Klammern Jensens Nunataks, und gleichsam ein Gegenstrom in dem Eisstrom bildet, während das Eis auf der inneren Seite des Nunataks höher ist und wieder mit der Zirkelperipherie zusammenfällt. Falls sich die Eisfläche nach innen zu, nach derselben Zirkelperipherie wölbt, müsste ihre Höhe in der Mitte des Landes, das an dieser Stelle ungefähr 400 Kilometer breit ist, ungefähr 2080 Meter betragen. Begeben wir uns nördlich von unserer Route, so finden wir auf der Stelle, wo Nordenskjöld vordrang, in Klammer auf dem 68,5 Grad nördlicher Breite, soweit er selbst gelangte, eine Steigung in der Eisfläche, die beinahe gleich von der Küste an merkwürdig genau mit einer Zirkelperipherie zusammenfällt. Der Radius dieser Zirkelperipherie ist sehr groß. Ohne die Krümmung der Erdoberfläche müsste er ungefähr 23.350 Kilometer betragen. Untersucht man die Steigung auf der angeblichen Expedition der Lappen, so zeigt es sich indessen, dass diese ganz außerhalb der Zirkelperipherie liegt und weit niedriger ist, und es sieht so aus, als wäre dieselbe plötzlich zu einer fast horizontalen Fläche hinaufgelangt. Dass eine solche nicht existiert, können wir getrost annehmen, ebenso, dass die Lappen ihren Barometer ganz richtig beobachtet haben und dass demzufolge die Höhe 1947 Meter, welche sie erreicht haben wollen, ganz zuverlässig ist. Zur Erklärung dieses äußerst merkwürdigen Verhältnisses bleibt uns also nichts anderes übrig als die Annahme, dass die Lappen die von ihnen zurückgelegte Strecke sehr überschätzt haben. Es ist wenig Grund vorhanden, etwas anderes zu glauben, als dass die Steigung nach innen zu dieselbe Zirkelperipherie beschrieben hat, mit der die Steigung auf Nordenskjölds eigener Expedition so erstaunlich genau zusammentrifft. Hiernach müsste die von den Lappen erreichte Höhe, 1947 Meter, ungefähr 70 Kilometer von Nordenskjölds innerstem Zeltplatz entfernt liegen, nicht aber 220 Kilometer, wie dies nach ihrer eigenen Angabe der Fall sein soll. Auf diese Weise erhält man auch eine Entfernung, die sie sehr wohl auf ihren Schneeschuhen zurückgelegt haben können, selbst bei der schlechtesten Schneeschuhbahn, die der feine Schnee in Grönlands Innern gibt. Dass dies Zurücklegen der von ihnen angegebenen Entfernung unter so ungünstigen Verhältnissen beinahe eine Unmöglichkeit ist, wird jeder erfahrene Schneeschuhläufer einsehen können. Wie leicht man die Entfernungen auf dem grönländischen Inlandseis überschätzen kann, davon können die Teilnehmer unserer Expedition mitreden, indem wir oft die zurückgelegten Entfernungen auf mehr als das Doppelte anschlugen. Falls sich das Inlandseis quer über dem Lande an dieser Stelle nach derselben Zirkelperipherie wölbt, wie Nordenskjölds Steigung sie andeutet, kann ihre Höhe in der Mitte nicht mehr als 2360 Meter betragen. Folglich ist sie geringer als die von uns erreichte Höhe. Pearys Angaben in Bezug auf Entfernungen und Höhen sind leider mangelhaft. Soweit man aber nach seinen und My God's Berichten schließen kann, scheint die Steigung während des größten Teils ihrer Wanderung, sie wurde ungefähr auf dem 69,5 Grad nördlicher Breite unternommen, merkwürdig genau mit der Zirkelperipherie zusammenfallen, welche von Nordenskjölds Expedition angegeben wird. Während der ersten 40 Kilometer der Wanderung ist indessen die Steigung bedeutend steiler als die zur Peripherie. Dies kann aber seinen Grund darin haben, dass sie an einem Arm der Disco-Bucht aufstiegen, der tief in das Inlandseis einschneidet, so dass der Anfang ihrer Wanderung dessen Herzen bedeutend näher lag als der Ort, von dem Nordenskjöld seine Expedition antrat. Das Resultat dieser Zusammenstellung unserer Kenntnis von den Höhenverhältnissen des Inlandseises ist also folgendes. Das Inlandseis wölbt sich in merkwürdig regelmäßiger Weise wie eine Zylinderfläche von der einen Küste bis zur anderen. Der Radius des Zylinders ist indessen bedeutend verschieden auf den verschiedenen Breitengraden des Landes, indem er stark von Süden nach Norden zunimmt, so dass die Zylinderfläche selber flacher werden muss, je weiter nördlich man kommt. Außer diesen Eigentümlichkeiten in der Form der Oberfläche des Inlandseises verdient noch eine andere unsere Aufmerksamkeit, nämlich die bereits oben erwähnte schwache Wellenform. Bei Betrachtung des Querschnittes wird man zwei Arten von Wellen bemerken können. Einige größere, die hauptsächlich in der Nähe der Küsten, besonders der Ostküste, vorkommen, und die nach innen zu länger und flacher werden, und viele kleinere, die man den ganzen Weg entlang verfolgen kann, die aber ebenfalls weiter nach innen hinein länger und weniger bemerkbar werden. Ähnliche Wellen haben die meisten Expeditionen, die in das Inlandseis eingedrungen sind, bemerkt. Sie erstrecken sich scheinbar stets in der Richtung von Norden nach Süden. Ich bin nicht der Ansicht, dass das darunterliegende Land im Wesentlichen die Bildung dieser Wellen bedingt, jedenfalls nicht die der kleineren. Ich glaube vielmehr, dass der Wind in genetischer Verbindung damit steht. Was kann nun im Großen und Ganzen die Form der Schnee- und Eisdecke bedingen? Dass sie jedenfalls bis einem gewissen Grade von dem unterliegenden Gebirge unabhängig ist, darüber sind wir uns gar bald klar. Denn niemand wird behaupten wollen, dass dies Gebirge eine so regelmäßig ausgedehnte Ebene bilden kann, wie sie die Oberfläche des Inlandseises aufweist. Da Grönlands zerklüftete felsige Küsten in hohem Grade an die norwegische Westküste erinnern, so liegt die Annahme sehr nahe, dass Grönlands Inneres, falls die Eisdecke entfernt würde, dem Norwegens gliche. Ja, es würde wahrscheinlich noch zerklüfteter sein, da sowohl seine Ost- wie seine Westküste dies in hohem Grade ist. Mit anderen Worten, man müsste hohe Berge und tiefe Täler antreffen, und dies alles ist von der Eisdecke ausgeglichen und unter ihr verschwunden. Um uns desto leichter einen Begriff davon machen zu können, was die Form der Eisdecke bedingt, wollen wir uns einen Augenblick vergegenwärtigen, wie dieselbe von Anfang an gebildet sein muss. Als die Temperatur sank, vielleicht gleichzeitig mit einem Steigen der Niederschläge, wurden die Schneemassen, die im Sommer nicht fortgeschmolzen werden konnten, von Jahr zu Jahr größer, besonders in den höheren Gebirgsgegenden. Der Schnee sammelte sich an und gestaltete sich zu Gletschern. Wie diese Ansammlung des Schnees vor sich gegangen sein muss, können wir an den norwegischen Hochgebirgen im Winter beobachten. Der Wind fegt allen trockenen, leichten Schnee, der fällt, von den Bergen in die Täler hinab. Die ersteren liegen fast kahl da, während sich die letzteren allmählich anfüllen. Wenn sich dann die Verhältnisse so gestaltet haben, dass diese Schneeanhäufung in den höchsten Gebirgstälern größer gewesen ist als die Verminderung durch Abschmelzen im Sommer, so steigen folglich die Schneemengen in diesen Tälern von Jahr zu Jahr. Solange aber der Schnee in den Tälern noch niedriger liegt als die Berggipfel, setzt der Wind getreulich seine nivellierende Wirksamkeit fort. Allmählich haben sich aber die Täler ganz gefüllt und die Oberfläche der Gletscher konnte jetzt über die Gipfel steigen und sie ganz verhüllen. Da die Gletscher in den höheren Regionen Wandergletscher in die niederen entsandt haben und da die Temperatur gefallen ist, sind alle Bedingungen vorhanden, um denselben Prozess auch hier zu wiederholen, und allmählich ist das ganze Land mit Schnee bedeckt worden, der regelmäßig von dem Winde geebnet und glatt gehalten wird und der dann schließlich bis über die höchsten Gipfel hinaufgestiegen ist und alles mit einem einzigen Schneemeer überschwemmt hat. Man kann natürlich nicht erwarten, dass dies Schneemeer überall gleich hoch ist. Es ist ganz natürlich, dass dort, wo die Niederschläge im Verhältnis zu den Kräften, welche den Wachsen des Schnees ein Hindernis in den Weg legen, am größten sind, sich auch die stärkste Schnee- und Eisschicht bildet. Ferner liegt es nahe, dass die Eisdecke nach den Küsten zu am dicksten wird, denn hier muss die feuchte Luft, die vom Meere herkommt, die meiste Feuchtigkeit absetzen. Schon die regelmäßig gewölbte Oberfläche der Schneedecke muss indessen den Verdacht aufkommen lassen, dass ein anderer Faktor von einfacherer mathematischer Natur bestimmend auf die Form einwirkt. Dieser Faktor ist der Druck. Man darf nicht vergessen, dass die Eisdecke eine plastische Masse ist, die sich in Bewegung nach allen Seiten zu befindet. Dort, wo der Widerstand gegen die Bewegung am größten ist, muss man erwarten, dass sich die Massen am höchsten anhäufen. Der Widerstand, auf den die Bewegung stößt, muss aber naturgemäß irgendwo in dem mittleren Teil des Landes am größten sein. Die Lage dieses Punktes muss zum Teil von den größeren Unebenheiten der Unterlage bedingt sein, indem diese den Widerstand vermehren oder verringern können. Von diesem Punkt ausgehend nimmt der Widerstand nach beiden Seiten zu ab, und wir müssen folglich erwarten, eine regelmäßig gewölbte Eisdecke vorzufinden, so wie dies auch faktisch der Fall war. Das weiter unten näher besprochene Schmelzen an der Unterseite der Gletscher muss auch dazu beitragen, dass sich die Schneefläche nach innen zu hebt, indem die Eisdecke dort am dicksten wird, wo die Temperatur am niedrigsten ist. Siehe hierüber weiter unten. Aus dem hier Angeführten muss erstens hervorgehen, dass die geringeren Unebenheiten der Unterlage keinen Einfluss auf die Formen der Oberfläche der Gletscher haben können, und zweitens, dass die größeren Unebenheiten der Unterlage ebenfalls nicht bestimmend einwirken können, da hier andere Faktoren von außen hinzutreten. So ist es zum Beispiel durchaus nicht nachgewiesen, dass der Höhenrücken des Gletschers oder die Gletscherscheide, wenn wir uns so ausdrücken können, gerade über dem Höhenrücken oder der Wasserscheide der Unterlage liegt. Dies hängt ganz davon ab, ob es sich mit den Niederschlags-, Druck- und Schmelzverhältnissen vereinigen lässt. Dass die Unterlage in dieser Beziehung allerdings nicht ganz ohne Einfluss ist, haben wir bereits erwähnt. Der Beweis, dass der Höhenrücken der skandinavischen Gletscher nicht über der Wasserscheide des Landes liegt, ist jedenfalls zur Genüge geliefert. Er muss wenigstens in der spätesten Eisperiode 160 Kilometer weiter nach Südosten zugelegen haben. Ende von Abschnitt 32, gelesen von Jessi Dessau-Rossler im Februar 2025.